Sie hören den Artikel Compsognathidae, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Die Compsognathidae sind ein Taxon, eine systematische Gruppe der Echsenbeckensaurier (Saurischia) aus der Gruppe der Theropoden. Lange Zeit nur durch Compsognathus bekannt, sind heute mehrere Gattungen (darunter auch gefiederte Dinosaurier) beschrieben. Allgemeines: Die Compsognathidae waren sehr kleine Theropoden, ihre Länge betrug oft weniger als einen Meter. Im Allgemeinen war der Kopf schlank und der Schädel eher klein. Die Arme und Hände waren relativ groß, kennzeichnend war der verlängerte erste Finger. Bei mehreren Vertretern wurden Anzeichen eines urtümlichen Gefieders gefunden, dabei handelt es sich oft um haarähnliche, einfache Strukturen. Es ist auch denkbar, dass einige Gattungen nur teilweise mit Federn bedeckt waren. Die Compsognathidae lebten räuberisch. Anzeichen dafür sind die Überreste einer Echse, die in der Bauchhöhle von Compsognathus gefunden wurde. Möglicherweise fraßen sie auch Säugetiere, Insekten und andere Kleintiere. Diese Gruppe ist bislang aus Oberjura und Unterkreide (etwa 157 bis 100 Millionen Jahre vor heute) fossil belegt. Funde sind aus Europa, China und Südamerika bekannt. Systematik: Die systematische Stellung der Compsognathidae ist nicht restlos geklärt. Phylogenetische Untersuchungen sehen in ihnen urtümliche Vertreter der Coelurosaurier, manchmal gelten sie sogar als basalste Vertreter und Schwestergruppe aller übrigen Coelurosaurier. Folgende Gattungen sind bekannt: Aristosuchus Compsognathus Huaxiagnathus Juravenator Mirischia Sinocalliopteryx Sinosauropteryx. Sie hörten den Artikel Compsognathus, gesprochen am 14. Mai von Markus Taprogge. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/compsognathidae. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der CC-BY-SA 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden